Ja, bitte. Einmal Transsilvanien und zurück. Ein Reiseführer durch das Land des Schreckens. Von Uwe Nielsen. Mit Bianca Torturata, der Unschuld vom Bande, Jonathan, ihrem apfelbäckigen Verlobten, Professor van Helsing und ungeheuer vielen Ungeheuern. Neunte Folge. In der transsilvanischen Staatsoper in Kronstadt hatte Lorrain, das Phantom der Oper, meine Braut Bianca Torturata gefangen gehalten. Doch schließlich war es meinem Freund und Beschützer Professor van Helsing gelungen, das Phantom unschädlich zu machen und Bianca zu befreien. Doch in diesem Augenblick, inmitten des transsilvanischen Opernballs, zeigte der monströse Diener des eben angekommenen neuen Opernintendanten sein wahres Gesicht. Hey, du Stein von einem Diener, was du willst? Halt! Nicht zu Fräulein Bianca! Hilfe, was ist das? Er hat ihn hier reingelassen. Lass das Mädchen, lass sie! Schöne Frau. Nein, sage ich, lass sie los, du! Nein, schöne Frau. Du sollst sie... Das Monster entführt Bianca. Professor Stein, um Gottes Willen, er ist ohnmächtig. Ivan, bring mir meine Tasche. Carajo, Professor, bin gleich wieder da. Wo gehst du hin? Ivan hat Tasche in Garderobe abgegeben. Bin gleich wieder da. Professor van Helsing, Frank Ensteins Diener ist verschwunden und hat Bianca mitgenommen. Jonathan, beruhigen Sie sich. Wir müssen zuerst einmal Professor Stein aus seiner Ohnmacht wecken. Nur er kann uns sagen, wo das Monster mit ihrer Braut geblieben ist. Wo bin ich? Oh, mein Gott. Professor Stein. Oder sollten wir lieber sagen, Baron Frankenstein? Psst, seien Sie still. Es darf niemand erfahren, dass ich... Keine Sorge, wir sind diskret. Wie geht es Ihnen? Es geht schon wieder. Ivan hat Tasche. War nicht leicht, weil alle Leute wieder plötzlich wollten zur Garderobe, aber Ivan hat einfach... Oh, Stein, er wieder munter? Ja, Ivan, Professor Stein hat sich bereits wieder ein bisschen erholt. Oh, dann kann Ivan ja Tasche wieder vor... Nein, ich denke, wir werden uns in eine Loge zurückziehen, um ein Wort in Ruhe zu wechseln, Professor Stein. Und du, Ivan... Bewachst die Tür. Ja. Ist gut. Ivan bewacht Tür von Loge. Natürlich. Ja, aber wovor? Nein! Haltet sie! Halt! Verflucht! Dass das Monster sich ausgerechnet in dieser Lose versteckt hielt. Wer konnte das ahnen? Professor Stein, halten Sie Ihr Geschöpf zurück? Niemand hält mich zurück. Frau, kommt mit. Nein! Professor Stein, nun reden Sie doch mit Ihrem Monster. Oh, er ist schon wieder ohnmächtig. Doch, hat labile Gesundheit. Was, Professor? Sagen Sie, was soll Ivan machen? Glas Wasser ins Gesicht oder Glas Wodka in den Hals? Keins von beiden, Ivan. Wir müssen dem Monster auf den Fersen bleiben, bevor es sich wieder ein Versteck gesucht hat. Professor van Helsing, das Monster hat die Oper vielleicht schon verlassen. Was? Schnell ans Fenster! Mein Gott! Da unten! Da läuft das Monster und trägt Bianca davon. Zu spät. Sie verschwinden in der Dunkelheit. Oh nein. Wie sollen wir sie jemals wiederfinden? Nur ruhig, Jonathan. Ich habe da eine Idee. Noch eine Tasse Tee, Baron? Professor Van Helsing, ich bitte Sie, Sie wissen doch, dass niemand meinen wirklichen Namen kennen soll. Keine Angst, Baron. Wir sind allein. Allein. Ich bin schon seit Jahren allein. Und ich hatte gehofft, dass ich hier in Kronstadt in meiner neuen Stellung mit neuem Namen... Ja, und jetzt hat er alles wieder zunichte gemacht. Ihr Diener. Sie wissen, von wem ich spreche. Ich nenne ihn zwar meinen Diener, aber ich betrachte ihn als meinen Sohn. Ich verstehe. Ich bin der Letzte meines Geschlechts, Van Helsing. Burg Frankenstein braucht einen Erben. Ja, und warum haben Sie es nie auf konventionelle Weise probiert, Baron? Wer weiß, was dabei herausgekommen wäre. Viel schlimmer hätte es ja kaum kommen können. Aber wie auch immer, unser Problem ist, wie finden wir Ihren Sohn jetzt wieder? Immerhin hat er unsere Freundin Bianca Tortorata entführt. Und Gott weiß, was er mit ihr tut. Ja. Aber ich wüsste nicht, wie ich Ihnen da helfen kann. Sie wissen ja, dass ich neu bin hier in Transsilvanien. Ich kenne die Gegend nicht und ich weiß nicht, wo er sich versteckt hält. Sie haben keine Idee? Nein. Aber ich... Sie, Van Helsing, Sie haben eine Idee, wie wir ihn finden können? Ja. Ja, und was stellen Sie sich da vor? Ich stelle mir vor, dass wir Ihr Experiment wiederholen, Baron Frankenstein. Aber das kann doch nicht Ihr Ernst sein, Van Helsing. Ich will natürlich mit Ihrer Hilfe, Baron Frankenstein, einen zweiten künstlichen Menschen erschaffen, der uns zu seinem Bruder führt. Das ist mein Plan, ja. Aber... Wieso? Warum sollte dieses Wesen das tun? Weil ich davon ausgehe, dass die psychische Struktur der beiden Wesen, wie Sie es nennen, durch den Entstehungsprozess so ähnlich ausgelegt sein wird, dass ihre Reaktionen für uns vorausberechenbar ähnlich sein werden. Ich glaube, ich beginne zu begreifen. Sie wollen das zweite künstliche Wesen in die gleiche Situation bringen und von seiner Reaktion ausgehend auf ihn schließen. Ja, aber das würde bedeuten, dass Sie auch den zweiten ein Mädchen entführen ließen. Oder jemanden, den er für ein Mädchen hält. Jonathan, komm herein. Ja, das ist doch Mr. Harker. In transsilvanischer Volkstracht. Jei! Van Helsing, Sie haben mich überzeugt. Ich mache mit. Aber da gibt es noch etwas. Wir brauchen ein Labor mit den entsprechenden Einrichtungen. Dafür ist gesorgt. Ein alter Studienkollege von mir hat sich in einem alten Krankenhaus an der transsilvanischen Küste niedergelassen, das er nur teilweise nutzt. Wir können in einem Seitentrakt dort ungestört arbeiten, Baron. Sie haben anscheinend wirklich an alles gedacht. Na, worauf warten wir noch? Auf Ivan. Ivan ist hier. Und Wagen wartet unten. Auf geht's zum Krankenhaus an der Blauen Lagune. Jai! Wohlan, es sei gewagt. Und möge der Himmel diesmal ein Einsehen haben. Amen. Wir müssten eigentlich jeden Moment da sein. Da! Ivan hat was gesehen bei Blitzlicht. Oh je, das sieht aber aus wie ein Gruselschloss. Wie kommen Sie denn darauf, junger Freund? Los, Kutscher, den Berg hinauf. Dort oben liegt unser Ziel. Ratschkaja, Wotschkaja, gut, jetzt geht's doch. Was hat er gesagt? Es wird schwer werden bei dem Scheißwetter, meint er. Aha. Scheint schlicht Wetterloch. Von Transsilvanien zu sein, wo Klinik steht. Halt! Haben Sie das gesehen, Professor? Was? Was? Oh, verzeihung. Nein. Nach Ihnen. Aber nein, Kollege. Professor Van Helsing, nach Ihnen. Na gut, wie Sie wünschen. Was gibt's, Jonathan? Ach, nichts. Schon vorbei. Es war nur so eine Gestalt. Eine Gestalt? Ja, da drüben im Gebüsch, das sah aus wie ein Monster. Monster, das hat nicht viel zu bedeuten hier in Transsilvanien. Denken Sie nur daran, Ihre Camouflage aufrechtzuerhalten. Ach so, ja. Ja, Professor. Was hat er gesagt? Er sagt, wir sind angekommen. Alles ausstecken. Wir warten hier. Ivan, hol einen Schirm aus dem Haus. Natürlich. Oh. Ivan muss raus bei dem Wetter. Los! Aufwachen! Dabei! Hey, was soll der Radau, du Klotzkopf? Hey, ja, was ist das für unfreundlicher Empfang? Ivan braucht Schirm. Verschwinde, du russische Missgeburt! Nicht. Ivan verschwindet nicht. Ivan braucht Schirm für Professor Van Helsing. Helsing? Van Helsing, was war denn noch mit diesem Namen? Chef von Ihnen hat versprochen, Professor Labor. Das Labor? Ja, das war da drüben. Im Nebenflügel, glaube ich. Ach, wenn ich mich bloß erinnern könnte. Wo ist Flügel daneben? Da drüben. Ja, und jetzt verschwinde. Ein scheiß Wetter. Und scheiß freundliche Leute hier. Ivan tät ja Türe eintreten, wenn ich so regnete. Hey, los, Kutscher. Fahr da rüber. Zum Flügel daneben! Da, zu Flügel. Ja, ja, bis bei Ihnen. Oh. Hey! Du Hündin eines Massensohnes! Und was ist mit Ivan? Soll Ivan laufen? Tja, ich denke, Herr Kollege, was wir als erstes brauchen, sind ein paar Leichenteile, nicht wahr? Sie sagen es, Van Helsing. Ivan? Ja, ja, Ivan darf wieder raus in Scheißwetter. Moment, es ist strahlendes Wetter draußen. Jonathan, wie sehen Sie denn aus? Wieso? Wo ist Ihr Kleid? Mein was? Oh, das habe ich ganz vergessen bei dem schönen Morgen. Gehen Sie sich sofort umziehen, Jonathan. Sie müssen sich unbedingt an Ihre Rolle gewöhnt haben, wenn wir Frankensteins Kreatur auf Sie loslassen. Ich gehe ja schon. Hier, Ivan, hier ist Ihr Zettel. Ja. Beine 2, Arme 2, Köpfe 2. Wieso 2 Köpfe? Wissen Sie, Köpfe sind sehr heikel. Wir brauchen unbedingt einen in Reserve. Oh, Karasho. Ivan geht gleich auf Friedhof, werden schauen, was Ivan dort findet. Besser so, Professor? Wunderbar, Jonathan. Also ich muss sagen, wenn ich ein Monster wäre, würde ich sofort auf Sie fliegen. Nicht wahr, Herr Kollege? Ich denke schon, ja. Ich glaube, ich gehe ein bisschen an den Strand. Es ist so schön heute. Ja, Jonathan, tun Sie das bei diesem Wetter. Wir werden inzwischen hier alles für das Experiment vorbereiten, nicht wahr? Wie schön es hier ist, wenn ich dich doch nur endlich wiederfände. Wie schön wäre es hier mit dir, allein, an der blauen Lagune. Ich glaube, es wäre wundervoll. Wir könnten zusammen den Strand entlang schlendern. Ganz weit. Oh. Was ist denn das? Da hinten hat sich jemand eine Hütte an den Strand gebaut. Ob ich mir die mal anschaue? Nee, lieber nicht, da zieht schon wieder ein Gewitter auf. Ich gehe lieber zurück. Aber wer da wohl in der Hütte sitzen mag? Bianca, du Schmuck meiner Hütte, koch mir Tee. Ja, ja, ich mach ja schon. Ein Monster ist das. Hey, du da, Totengräber. Ja, Bietchen, was ist? Hast du schöne frische Leichen? Ja, was heißt Bietchen frisch heutzutage? Wir haben da eine moderne Kielung, da riecht kein Leich. Vor einer Woche. Ich dich schon mal gesehen. Ich dich kennen. Das ist möglich. An und für sich bin ich Korrepetitor. Sie erinnern sich vielleicht, letzte Folge, Folge 8, wo da hieß Lorin das Phantom. Da war ich Bogumil, der Klavierspieler. In meiner Freizeit aber bin ich jetzt Totengräber. Gut. Du gibst mir also zwei schöne Arme, zwei Beine, zwei... Na, bitteschön. Zerlegt haben wir's noch nicht bei uns. Wegen der Angehörigen. Sie verstehen. Nur du hast keine ohne Verwandtschaft? Na ja, was zahlt's denn, der? Ich? Wieso? Na, ich hätte eine alte Tat. Die was ist schon sehr gebrechlich, presthaft, wenn Sie verstehen, was ich meine. Nix gebrechlich, braucht kräftige junge Leich. Ach so, tja, da weiß ich auch nicht. Halt, da fällt mir ein, wir haben ja heute einen rechten Raubmörderkrieg, da so bad ja. Wenn's den vielleicht möchten. Oh gut, aber hat sie nur einen Kopf, oder? Ich glaub schon. Ich hab ihn noch nicht gesehen und ich war auch noch nie in Opatia, aber mein Schwager, der Rasputin, der hat... Ivan braucht noch einen Kopf. Noch einzelnen Kopf? Schwierig. Eises schwierig. Wissen's, früher, da haben sie ja noch gekämpft in Opatia. Da hatten wir schon einmal, aber heutzutage... Seit sie umgestellt haben auf elektrischen Stuhl. Halt. Ja? Ich hab noch einen alten Kopf da liegen. Wissen's, der fischelt schon ein bisschen. Aber besser wie gar nichts. Nur her damit, bevor wieder anfängt zu regnen. Och, ein Wetter ist das hier. Na, wem gehen Sie erzählen? Ivan wundert nur, dass Leute hier noch keine Schwimmhäute. Nur, was sag ich? Es regnet schon wieder. Wenn Sie noch einmal für mich einfädeln würden, Van Helsing? Natürlich, Baron. Danke. Ist es die letzte Naht? Ja, ja. Nur schade, dass der erste Kopf wieder abgefallen ist. Er gefiel mir viel besser als dieser hier. Der hat so etwas Reptilhaftes. Aber ich bitte Sie, spielt es denn eine Rolle? Ja, wer weiß. Ivan, hast du die Elektroden angeschlossen? Der Professor, Baron, egal. Und Gewitter kommt auch schon wieder. Sehr gut. Schnell noch die letzten Stiche. Autsch! Und gleich können wir das künstliche Wesen nach oben fahren. Ja. Hoffentlich er nicht fährt nach unten. Zur Hölle. Ivan, wirf den Lichtbogen an. Der zweite Versuch kann beginnen. Baron Frankenstein, ich drücke Ihnen die Daumen. Danke. Aber das sind nicht meine Daumen. Oh, habe ich vergessen, die anzunähen? Zu spät, Baron. Die Stunde ist gekommen, wo Frankensteins Kreatur zum Leben erwacht. Öffne das Dach, Ivan. Es wird hereinregnen. Es ist genauso wie beim ersten Mal. Steht die Spannung? Das müssen Sie fragen, die Hörer, Professor von Heysen. Ja, die elektrochemische Reaktion läuft an. Die Galvanisation baut sich auf. Und es regnet, wie immer. Was macht unser Geschöpf? Da regt sich nichts. Nichimo. Erhöhen Sie die Spannung. Ja, wie denn, Baron? Machen Sie die Musik lauter. Hey, was ist denn das für ein Lärm hier? Puh, wie ist denn das? Mann, ist das ein Kaventsmann? Sehen Sie, Baron, er hat sich bewegt. Kommt vom Regen, Regen im Gesicht, da wacht sogar toter Mann auf. Seien Sie nett zu ihm, Jonathan. Sie wissen, was wir von ihm wollen. Ja, ja, aber ich weiß ja nicht, was er von mir will. Er reist los. Zur Seite, Baron Frankenstein. Komm an mein Herz, mein Sohn. Geh weg, Papi. Nein, ist ja aber stürmisch. Alles ist stürmisch. Kommt von scheiß Wetter hier. Kommt mit. Wir gehen zusammen. Ach, meinen Sie wirklich? Jonathan, nur Mut. Ich verspreche Ihnen, wir lassen Sie nicht aus den Augen. Ja, und viel Glück, Kinder. Komm mit, wir gehen. Ja, tschüss. Hoffentlich bis bald. Los, wir müssen Ihnen nach. Baron? Hey, was hat er denn? Ist er etwa schon wieder ohnmächtig? Der Professor, die Freude. War zu viel zu für ihn. Los, Ivan, pack ihn dir auf die Schultern. Wir müssen Jonathan nach. Sehr gut. Mit Baron auf Schultern wird Ivan nicht so nass. Da, Ivan. Die Kreatur geht zum Meer hinunter. Zur blauen Lagune. Und Ivan geht gleich in Knie. Dieser Baron sehr schwer auf Dauer. Oh, was ist? Wo bin ich? Ivan, ich glaube, du kannst Baron Frankenstein jetzt absteigen lassen. Oh ja, danke. Ich habe zu danken. Macht schnell, damit wir die Kreatur nicht aus den Augen verlieren. Sehen Sie nur, da vorne steht eine Hütte am Strand. Sie gehen dorthin. Sehen Sie nur, Baron. Ihr Monster und Ihre Kreatur geraten sich in die Haare. Und da ist ja auch Bianca. Wir haben sie gefunden. Du, in Frauenkleidern, du Arme. Bist du schon so verzweifelt? Oh, Freundin von Monster. Viel schöner als mein. Ich nehme weg. Hände weg von meiner Frau, du Kreatur. Ich stärker, ich schönere Frau. Nimm das, Kreatur. Du mieses Monster, du wirst kennenlernen die natürliche Überlegenheit der zweiten Generation. Das Monster, es ist getroffen. Wie meint ihr denn das, Bianca? Schweig, du Laffe! In deinem Fummel.